Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, in dem wir uns mit den einflussreichsten Komponisten der Videospielwelt befassen. Heute geht es um Jeremy Soule. Er ist der Mann hinter den epischen Soundtracks von The Elder Scrolls und vielen anderen Meisterwerken. Jeremy Soule wird als einer der wichtigsten Komponisten der Spielindustrie angesehen. Seine Musik verbindet klassische Orchestrierung mit moderner Technologie und hat ganze Spielwelten geprägt. Besonders bekannt ist er für seine Arbeit an der Elder Scrolls-Reihe, vor allem für Skyrim. Das Main-Theme von Skyrim ist heute eine der ikonischsten Melodien der Gaming-Welt. Es verbindet epische Chöre mit einer mittelalterlichen Stimmung und es lautet... Dragonborn! Soule begann seine Karriere bei Square und arbeitete an Spielen wie Secret of Evermore, bevor er sich mit seiner eigenen Firma auf Videospielmusik spezialisierte. Neben Skyrim war er an Titeln wie Guild Wars, Neverwinter Nights und Star Wars Knights of the Old Republic beteiligt. Seine Musik wird oft mit der von Filmkomponisten wie John Williams verglichen, da sie nicht nur atmosphärisch, sondern auch erzählerisch tiefgründig ist. Trotz seines Erfolgs ist Soule nicht umstritten. In den letzten Jahren wurde er wegen persönlicher Kontroversen kritisiert, die zu Diskussionen über den Umgang mit Künstlern und ihren Werken geführt haben. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören, liked, teilt den Podcast und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.